Team Deathmatch. Los, tun wir es. Hey, du wirst von 11 Motherfuckern angepackert. Du Kloake wie ein Flussbett nach 11 Tagen Hochwasser. Ich drück die Stopptaste, die Szene ist suspekt. Ich öffne Bombe und regel den Rest mit dem Fallout-Effekt. Und deine Beweggründe sind mir ein Dreck. Werd ich zersägt, ich schalt's Kopf, du schallst durch ein Dreckszwerg. Du fällst aus der Reihe, ich halte deine Beine und du fällst in die Scheiße. Ich dreh dich zur Seite, ich hab da doch Scheiße am Schuh, ey. Mein Hund hat die Peitsche. Gut gemacht. Okay. Du Hoch, ich fluche dich und all deine Anhänger. Du bist hochmotiviert und hast braunes Getriller. Hey, du Draufgänger, hey, polier deine Schlauchstelle oder meine Alufelge. Such dir eine taugliche Stelle, google einfach mal nach Filohots. Vielleicht ein Jauch, ein Silo, die gibt's in jedem Dorf. Spring rein und geh drauf, Penner, danke, aber das hätte schneller gehen können. Wie Dopings? Ja, genauso wie Profis auf Doping schneller rennen können. Ja, so ungefähr, vielleicht ein netter Vergleich. Teilweise leicht verwirrend, aber immer noch leicht zu verklickern. Ich zieh dich am Schlips ran, ich schnipp's dir in dein Gesicht, Mann. Und dein Licht geht aus wie ein Blitzlichtgewitter, wenn ich meine Regenschirme sicher und die darin verbaute Pumpgun auf die Journalisten richtend. Ein paar Kameras zernichte. Ja, okay, ist ja in Ordnung, gut. Okay, das ist gut, und ich verpflichte mich hiermit nicht mehr Journalisten oder Journalistinnen zu diskriminieren bzw. zu dissen. Ja, fickt euch, ich hab den dicksten. Ich mische elegant durch die Maps bewege, bewaffnet bis an die Zähne. Ich hinterlasse menschliche Späne, wenn ich die goldglänzenden Kettensäge durch meine Gegner bewege. Darauf folgen sich ein rollenden Revolver aus dem riesigen Holster und du stolperst nach dem Knieschuss meines Colt vor. Schmerzen die menschlichen Reste deiner verlässlichen Besten, aber den auch jämmerlich zerfetzen, tödlich verletzen, völlig entkräfteten Mitmenschen. Und du erkennst voller Ehrfurcht von Eingeweiden, du hättest mitdenken sollen und dich mitkämpfen wollen. Mit diesen Kleinigkeiten unterscheiden wir beide uns so gewaltig wie in Punchlines schreiben. Ja. Du stehst unter faltigen Scheiden wie die deinesgleichen. Ich dagegen lebe unter ultra heißen Jungfrau bleiben, denn aber nur am Sternzeichen vor meinem Fenster kreischenden Topmodel bebeinten heißen Eisen. Tätowiert wie der Mastkilling, massieren sie meinen Mast in den Augen des Betrachters, ist es Wahnsinn. Doch ihre Sicht ist getrübt, nachdem ich gekommen bin. Fazit: Sie sieht meinen Schwanz und denkt sich, heiliger Goliath, wenn ich sie penetriert hab, sieht ihr Arsch noch aus wie ein Schokoladendonut. Ich glaube, ich bleibe hier wohnhaft, denn mein Schwanz ist wie ein Parkplatz. Jeder will drauf, weil man ihn so gut gebaut hat. Gut gelaunt wie Rorschach, schau ich zu, wie du kollabierst vom Cola-Bier. Na, was ist mit euch? Was steht denn hier noch rum? Ihr Strauchdiebe! Was meinst du, was sollen wir denn machen? Was ihr machen sollt? Ein Bahnhof sollt ihr bauen, los ran, ihr Idioten! Und wenn das Ding noch so beschissen ist, Bahnhof fängt alles an.